Deutschlandfunk. Rock etc. In Toronto wurde die Band vor gut 6 Jahren gegründet. Dann gingen die Musiker nach New York und kehrten schließlich nach Kanada, nach Montreal zurück. Der Bandname klingt so prägnant wie selbstbewusst: Stars. Natürlich gibt es zahlreiche Namen im Showgeschäft, die bekannter sind als diese Stars. Dennoch ist die Band ein gutes Beispiel für die lebendige und äußerst interessante kanadische Musikszene, die in puncto Kreativität und Vielseitigkeit das große Nachbarland USA überflügelt zu haben scheint. Paul Baskerville sprach mit dem Sänger der Stars. Ageless Beauty von Stars, von dem dritten Album Set Yourself on Fire. Stars wurden ursprünglich 2000 von Torquil Campbell und Chris Seligman in Toronto gegründet. Die Band verbrachte einige Jahre in New York, aber sie zogen anschließend alle zusammen nach Montreal, wo die Band heute noch sesshaft ist. Mit dem dritten Album hatten sie etwas Erfolg. Der Song eben Ageless Beauty war eine große Hit-Single in Kanada. Stars machen sehr melodische Popmusik. Ihre Lieder sind auch ausgesprochen hübsch. Wundert sich der Starsänger Torkil Campbell darüber, dass seine Band nicht schon weltweit berühmt geworden ist? It's pretty understandable why we're not a Britney Spears-esque band. You know, we're all people in our 30s, and I think the es ist schon nachvollziehbar, dass wir keinen vergleichbaren Erfolg wie Britney Spears haben. Wir sind alle in den 30ern. Die Musik ist zwar sehr eingängig, aber die Thematik der Songs ist oft traurig und eher schwer konsumierbar. Die Hörer fühlen sich durch die Intimität unserer Musik eher verwundbar. Sie ist eher Privatsache. Ich glaube nicht, dass die Band Stars auf Beerpartys so oft gespielt wird. Die Leute, die auf Stars stehen, betrachten die Gruppe als was Privates, was Geheimnisvolles, exklusiv für sie. Think of it as being something kind of secret and private for them only. When there's nothing left to burn, you have to set yourself on fire. Your Ex-Lover is Dead von Stars von dem Album Set Yourself on Fire. Am Anfang des Songs hörte man die Stimme von Douglas Campbell, einen renommierten Shakespeare-Schauspieler, und er ist der Vater von Torkil Campbell. Torkil ist in Sheffield, England geboren, aber er verbrachte den größten Teil seiner Kindheit in Kanada. Die Mitglieder von Stars sind im Herzen, von der Attitüde her, sehr independent Pop. Torkil sieht die Position seiner Band in der Musikwelt fast schicksalhaft. I mean, in the last year, actually, I think for this band, our success in terms of selling records and playing to more people has jumped enormously in North America. It's been a really great year for us that way. We seem to have found a whole new group of people who want to listen to the record. Unsere Verkaufszahlen dieses Jahr in Amerika sind enorm gestiegen. Es ist ein tolles Jahr gewesen. Wir haben ein neues Publikum gefunden. Der neue Erfolg ist ziemlich überwältigend. Wir sind seit 6 Jahren dabei, aber schon vor circa 5 Jahren gaben wir effektiv die Idee auf, ein ganz großes Pop-Thema zu sein. Wir hörten einfach auf, kommerziell ausgerichtet zu denken. Wir dachten, wir sind gescheitert und wir machen dennoch weiter. Dann kommt doch ein bisschen Erfolg, aber unsere Intentionen sind noch künstlerisch sehr rein. Ich fühle mich wohl dabei und habe damit meinen inneren Frieden. We failed and we decided to keep going anyway. And then things got more successful, but we're still doing it for those quite pure reasons. And I feel good about that, you know, I feel at peace with that. Stars mit Look Up. Das war ein Stück von dem zweiten Album Heart 2003. Bekannt ist die Band Stars erst geworden, nachdem sie wieder in Kanada leben. In New York City gingen sie bei der großen Konkurrenz unter. Seit ein paar Jahren hat die kanadische Musikszene ohnehin an Profil gewonnen. Die Bandmitglieder von Stars sind sehr in der Montrealer Musikergemeinschaft involviert. Die Starsängerin Amy Millan, Evan Cranley und Toko Campbell von der Band sind zum Beispiel am Musikerkollektiv Broken Social Scene beteiligt. Haben Stars selbst das Gefühl, einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der neuen kanadischen Szene beigetragen zu haben? I guess in a way, yeah, I do. I think we all do. I think what's great about... Ja, irgendwie schon. Das Tolle an der neuen kanadischen Szene ist, dass die Musiker sich dort gegenseitig so gestärkt haben. Die Bands haben nicht nur für sich selbst gesorgt, sondern sie waren sehr umeinander bemüht. Vor circa 2 Jahren entstand sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Musiker einander helfen würden. Man spürte irgendwie, dass die Welt auf einmal auf Kanada aufmerksam wurde und dass wir den Durchbruch schaffen könnten. Die kanadischen Musiker sind alle gleichermaßen für den Erfolg der kanadischen Szene verantwortlich. Ein Kollektivprojekt wie Broken Social Scene gibt der kanadischen Szene eine Art Schirm, unter dem alle sitzen können. Broken Social Scene ist eine sozialistische Idee eigentlich. Es ist sehr politisch, obwohl es sich um emotionale und nicht um Weltpolitik handelt. Es gibt auf jeden Fall eine Ethik in Kanada nach dem Motto, komm dir nie als was Besseres vor. Und diese Eigenschaft überträgt sich auf die Musikszene. Die Musiker haben sich auf einen Level geeinigt, auf dem wir uns alle befinden. And I think that permeates into the musical scene, that people have a level that we have all agreed we're going to be at together. Yeah. Und Torquil Campbell spielt Trompete auf dem Stück von Broken Social Scene. Das war IBI Dreams of Pavement von dem Album Broken Social Scene. Das zweite Album von 2005, wie gesagt, sind Stars bei Broken Social Scene sehr stark involviert. Nun wieder was Altes von Stars, und zwar von ihrem zweiten Album Heart 2003. Das war das erste Stars-Album, das in ihrem Heimatland Kanada überhaupt veröffentlicht wurde. Das Debütalbum erschien nämlich nur in Amerika in sehr limitierter Auflage. Hier ist Stars mit Elevator Love Letter. Und das war Stars mit Elevator Love Letter von dem Album Heart 2003. Schon 2003 klangen Stars sehr reif und souverän. Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Dazu Torquil Campbell, dem Sänger von Stars. It did take us years to learn to play our instruments properly, and during those years nobody was paying the slightest attention, and I think that's one of the really healthy things. Wir haben Jahre gebraucht, um unsere Instrumente richtig spielen zu können. In der Zeit nahm kein Mensch Notiz von uns. Während wir alle jahrelang in Kanada vollkommen ignoriert wurden, hatten die Musiker viel Zeit, um gut zu werden. Die kanadischen Musiker arbeiteten methodisch und fleißig und schafften ihre Kunst aus rein künstlerischen und nicht aus kommerziellen Gründen. Wenn zum Beispiel die Band Arcade Fire in England ins Leben gerufen worden wäre, wäre die erste Single sofort veröffentlicht worden, und das Thema wäre gleich groß gewesen, und sie hätten nicht die 2 Jahre gehabt, die sie gebraucht haben, um ihr unglaubliches Debütalbum zustande zu bekommen. Die neue kanadische Musik hat eher einen dauerhaften Wert. Man wird sie noch lange gut hören können, im Gegensatz zur Musik, die so wenig Substanz hat, dass sie sich in Luft auflöst, schon während man sie hört. Okay. Instead of being music that just disappears, evaporates in front of you as you listen to it. Thank you. das war Arcade Fire mit Rebellion von dem Album Funeral 2005. Arcade Fire ist eine der führenden neuen Bands der kanadischen Szene. Popmusik ist oft ein Wegwerfprodukt, für einen Moment nur relevant. Und bei der Musik von Stars ist die Pop-Uhr irgendwie stehen geblieben. Man hört zwar verschiedene, vor allem britische Einflüsse, The Smiths, Prefab Sprout, The Delgados, Bell & Sebastian, Saint Etienne, aber dennoch denkt man nicht an einen bestimmten Abschnitt in der Popgeschichte. I think we do try and create things that are timeless. I think we try and build the song so strong. Ich glaube schon, dass wir versuchen, Musik zu schreiben, die eine zeitlose Qualität hat. Wir versuchen, eine Songstruktur zu schaffen, die so stabil ist, dass man die solide Basis des Liedes nicht in Frage stellen kann. Das Schreiben des Songs dauert entsprechend lange, um dieses Ziel zu erreichen. Wir sind schon sehr sorgfältig und die Arbeit kann schon langweilig werden. Aber wir sind letztendlich stolz auf unsere starken, wohlkonstruierten Songstrukturen. Die Lieder stecken auch vom Textlichen her volle Ideen, mit denen sich die Hörer identifizieren können. Wir würden nie bewusst versuchen, den Zeitgeist zu verkörpern und versuchen, einen Trend mitzumachen. Es ist sowieso schwer zu erkennen, was der nächste Trend sein wird, und es ist eine selbstmörderische Herangehensweise. Es wäre, als ob man sich selbst die Pulsader aufschneiden würde. Man weiß nicht wirklich, was sich als Trend etablieren wird, und die Kunst ist viel komplizierter als das, was Musikzeitschriften wie Specs oder NME voraussagen. Solche Musikhefte enden als Papier, um Fish and Chips einzuwickeln. Wir haben andere Schwerpunkte. Wir stellen uns die Frage, ob wir ein Lied schreiben können, das man spielen könnte, während man versucht, sein Baby um 3 Uhr morgens zum Schlafen zu bringen. Oder wenn man sein Geschirr abspült. Kann man Songs schreiben für Leute, die kein glamouröses Leben führen? Can put on when they're trying to get their baby to sleep at 3 in the morning or when they are doing their dishes, or can you write songs for people when they're not glamorous? You look so good in the clothes of a poser, and when you smiled all the kids fell apart here. I know a place where it's warm and it's dry, dear, let me take you there. North of the river all the streets are the same. Can't pretend that they don't know our name, and the heat is turned all the way full. So don't pretend that you don't feel the pull. I am trying to say what I want to say without having to say I love you. You look so good in the shoes of an outcast. I kissed your throat every time they said it wouldn't last. But then I knew you, I knew you, I knew you, I really knew you. We fell apart in the parties of the empty heart. We danced the junkie in the shadows of bad Montmartre. We clicked our heels and we wished we were home. One more time and your silk is the chrome. I am trying to say what I want to say. Spring comes in and I'm rolling up another one. I draw the curtains in the glare of the same old sun. We are collapsed in the act of just being here. 3 blues, 2 greens and a beer. We are collapsed in the act of just being here. 3 blues, 2 greens and a beer. I am trying to say what I want to say without having to say. Say without having to say. What I'm trying to say von Stars von dem Album Set Yourself on Fire. Ein bedeutendes Lied auf diesem letzten Album Set Yourself on Fire ist Soft Revolution. Man spürt als Hörer die Wichtigkeit des Textes, bevor man genau weiß, was da erzählt wird. Der Ton macht die Musik. Wollten Stars damit tatsächlich eine wichtige Botschaft vermitteln? That's part of it, but that's what I love so much about pop music is that you can simultaneously, you know, make a big statement and also make a bit of a silly joke. Das stimmt zum Teil. Gerade das liebe ich an Popmusik, dass man was Wichtiges und was Lustiges zugleich vermitteln kann. Dieses Lied klingt so bescheiden, aber es steckt was Großes dahinter. Die sanfte Revolution findet im Herzen statt. Sing it when you feel alone, backwards through the megaphone. Sing es, wenn du dich einsam fühlst, rückwärts durch das Megafon. Die sanfte Revolution ist die Erkenntnis, dass man verlieren wird. Man wird nicht all seine Wünsche verwirklichen können. Das sind die schönsten Revolutionen, die romantisiert werden. Der Song symbolisiert unseren vergeblichen Versuch, große Stars zu werden. Ich sagte schon vorhin, dass es gut ist, dass wir nur mäßigen Erfolg haben. Bei den Revolutionen, die gelingen, wird man zu der Sorte Mensch, gegen die man gekämpft hat. Mit diesem Lied wollten wir auch auf unsere bescheidene Art und Weise vermitteln, dass ein Popsong dein Leben retten kann, wenn man es zulässt. Wenn man morgens aufwacht und es regnet stark und nichts im Leben scheint zu stimmen, kann ein Popsong dein Leben retten. Ein Poplied ist nur eine kleine Sache, aber es kann eine große Revolution in der Seele auslösen. Das ist der Sinn der Popmusik. But it can be a big revolution inside yourself, and that's what pop music's for. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die kanadische Band Stars von Paul Baskerville.